Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Spaß, hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag, es ist Quartal 2, 2024. Wir sind im zweiten Quartal, yippie! Hurra, und die Zahlen sehen gut aus. Ja, wir dürfen nämlich endlich über etwas reden, was wir noch die ganze Zeit nicht erzählen durften. Das war im ersten Quartal noch alles verboten, es zu erzählen. Aber jetzt im zweiten Quartal dürfen wir es erzählen. Wir haben etwas Neues. Wir haben etwas Großartiges. Ja, wir sind ja immer noch die Elite, das Laberziehen mit dem Zahlenende und dem Aushilfs-Jedi oder halt andersrum, je nachdem, wie man es sagen möchte. Ich nenne mich natürlich als Esel nicht zuerst, aber eigentlich im Titel steht logischerweise Aushilfs-Jedi, Zahlenende, weil A kommt vor Z, weil es ist von A bis Z. Aber egal, wir brauchen da nicht großartig. Es ist, ja. Ja, genau. Und in Zukunft wird es nicht nur in unserem Podcast von A wie Aushilfs-Jedi bis Z wie Zeilenende gehen, sondern auch von A wie Aushilfs-Jedi bis Z wie Zins. Genau, denn wir haben etwas total Tolles. Wir dürfen unsere erste eigene Kryptowährung, also manchmal haben wir ja so kryptische Begriffe in unserem Podcast und erzählen kryptische Ideen und kein Mensch versteht's, aber wir haben jetzt unsere eigene Kryptowährung. Genau, wir dachten, es ist endlich an der Zeit, diesen Podcast zu monetarisieren. Genau, und dementsprechend kann man jetzt den Laberzins, so heißt unsere Kryptowährung. Ja, ich weiß, es ist albern, aber wir dachten uns, lieber einen albernen Begriff, weil Kapitalismus, albern, passt doch wunderbar, ja. Als jetzt irgendwie sowas Ernstes, so, keine Ahnung. Ethereum. Ether oder sowas, oder Ich meine, wenn du mal so im Periodensystem ganz nach unten kommst, so ein Steinium, wo du auch denkst, ein Stein? Also so ein Stein? So, ja. Weißt du, so a rock? Ja. A rockium? Ja, also ich finde, Steine sind eine gute Währung, aber nur im Straßenkampf. Und heute ist ja nicht der 1. Mai. Und ja, nee, wenn du vor allem ein Steinium in die Translation schmeißt bei Google, hast ja ein Steinium. Das ist dann a rockium. Ja. Und das. Da denken dann die geneigten Science-Fiction-Fans schon wieder an Arrakis. Und dann denken die an Spice. Auch ein schöner Name übrigens für eine Kryptowährung. Spice. Das Spice muss fließen. Aber wir haben gesagt, nein, wir machen den Laberzinn. Genau. Und auch wenn es albern ist, ihr werdet es halt auf jeder Kryptobörse eures Vertrauens finden. Die Leitungen sind offen. Ihr könnt jetzt kaufen. Die ersten 100 sind schon emittiert und harren der Dinge, die da kommen. Genau. Viel Spaß damit. Das Teilende wird euch jetzt noch ein schönes Wort erklären und eine schöne andere Finanzgeschichte erklären. Genau. Weil wir sind jetzt dadurch, dass wir jetzt mit dem Laberzins ins Finanzbusiness eingestiegen sind, durchaus offen für andere Dinge und ja, ich sag mal so, es wird tierisch, Leute, es wird ein Wombat geben, aber das wird es euch das Zeilenende noch schnell erklären. Wie gesagt, ihr kennt es ja, das Zeilenende erklärt euch noch ein schönes Wort und ich bin an dieser Stelle schon wieder raus. Viel Spaß damit. Genau, heute nur für euch zwei zum Preis von meinem. Ihr bekommt den Wombat erklärt und ihr kriegt auch noch ein schönes Wort von mir geboten. Wenn wir schon Kryptos verkaufen, dann brauchen wir an dieser Stelle natürlich auch, dass ihr die Hintergrundinformationen habt, um dieses ganze Börsenkladderadatsch zu verstehen. Und wir haben überlegt, wie können wir das machen? Und deshalb, so wie Japan den Nikkei hat und die USA den S&P 500 und Deutschland natürlich den DAX, werden wir den Wombat einführen. Das ist die wahllos organisierte, mega geile Bergfahrt-Aktientalfahrt. Einfach um zu versinnlichen, dass es bei der Börse halt immer auf und ab geht, so wie es auch mit dem Laberzins auf und ab gehen wird, aber ihr werdet immer nur auffahren. Wir sorgen damit aber für mehr in den Wirtschaftsnachrichten. Der Wombat wird schon den Puls der Wirtschaft rauf und wieder runtertreiben und sie vor allen Dingen mit einer weiteren Tiermetapher bereichern. Und natürlich müsste es Aktienberg und Talfahrt heißen, aber in der Wirtschaft geht es ja vor allen Dingen darum, griffig zu formulieren. Deshalb ist uns das egal. Es war uns wichtiger, dass unsere Wombats hier auch wertgeschätzt werden. Und damit ihr euch schon mal darauf einstimmen könnt, wie das dann hier in Zukunft bei Die Elite laufen wird, das habe ich euch noch ein schönes Wort mitgebracht. Und das schöne Wort ist Wirtschaft. Denn wenn der Wirt es schafft, Geld aus meiner Tasche in seine Tasche zu schaffen, dann geht es der Wirtschaft gut und der Wirtschaft auch. Tschüss.